und es liegt Nebel in der Luft. Neben uns. Und das Leben fliegt, die Gedanken kreisen, hucken Munnen, die Zeit ist knapp. Es ist alles Fantasie eines Mannes, der das schrieb. Einen Apfel und ein Krebs-Antagonist und Protagonist. Wie es ist, vom ersten bis zum letzten bist der Protagonist dieses Stücks. Und während du isst, bist du Antagonist dieses Werkstücks, weil es Veranlagung ist. Du bist Antagonist und der Advokat grinst. Von Backe zu Backe, wir haben euch was hinterlassen. Tabak zu pflanzen, Macken zu chancen. Und ich steh unter Zugzwang, als wär ich Stier und an mir ein Flug dran. Ja, dafür sind wir halt da, ne? Bisschen was machen. Work in life. Von Backe zu Backe. Lass an mir ein Flug dran. Lass mich machen. Holz hacken. Flugball, ich bin Protagonist und tu's, weil der Drehbuchautor im Leben davor es zuteilt und im Leben danach wie edlen Tabak zuschreibt. Ich bin Protagonist, meine Hommage daran ist die Flosse eines einst goldenen Fischs, der jetzt Platin ist. How do you feel, bitch? Hau rein, lass ballern, man sieht sich im Aquarium wie Beavis. Immer zweimal als Antagonist und Protagonist. Changes. Silvester feiern. Bam. Das Knallern. So ein bisschen was explodieren. Ja, Pain. Als Antagonist, ein Protagonist, kommt drauf an, was man will und ist. Und ich verlange nichts, was ich nicht selbst bereit bin zu geben. Du bist Antagonist, weil du Anweisungen triffst. Du bist Protagonist, du bist Bizeps und Trizeps. Du bist etwas Gespiegeltes, zerrissen wie Pappel. Du hast dich entschieden, doch zweifelst an allem. Dir Bekanntem, vom Scheitel zur Sohle, von A bis Z hat sich die Ameise im Schaffell versteckt. Zweifelst an allem, was dich atmen lässt. Selbst deine Ma und dein Pa sind jetzt weg. Doch du bist Protagonist, diese Welt hat die Logik für dich, dass du oben bist, du bist Protagonist, dass Not, Tod und Trugschluss Notwendigkeit ist für den Protagonist, weil er oben ist und er reicht die Hand dem Antagonist und denkt sich, wann, wenn nicht ich, verbrennen wir zusammen intergalaktisch, wie Planeten, die verbrennen. Leben wie das Worldwide eines Wesens und es regnet im April. Ich lerne Advokat Beavis, Apparat, man lehrt mich Krebs sein oder Apfel Pro oder neuer Tabak oder Antagonist. Und das, was die Handlung betrifft, wie fühlt man sich, wenn man ein neues Gesicht im Spiegel blickt? Zerrissen wie Pappel zwischen Licht und Schatten. Steppenwolf wie Silber in Bronze oder komplett in Gold oder Platin wie Beavis, der Protagonie ist. Verzeih mir mein Griechisch, dass man in Protagonie verliebt ist. Es ist exquisit, weil man Schrauben zieht. Weil man Schrauben sieht, die dagegen demonstrieren, dass man sie zieht, Bitch. Es ist Protagonie, es ist Antagonie, es ist Beavis. Und die demonstrieren gegen den Typen, der wie eine Schraube aussieht, aber hinterm Podest ein Schraubenzieher ist. Zwischen Antagonie und Protagonist und wie die alle heißen. Dreck mich essen, dass die Muskeln knacksen. Mach mir einen entspannten heute Abend. Dieser April, ey. Sieh schon wieder alles los ist. Ja. Protagonist. The Soul Stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained. For now, you pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation.